Ein ganz, ganz altes Lied von uns, so aus den ersten Jahren. Saunen, Saunen, Saunen, nackt tun wir uns trauen, zeigen unsere Schwängel, wie sie sind. Leg ein Handtuch drunter, sonst rutscht der Schwängel drunter. Und das kann ganz unangenehm sein. Doch ich hab's Tuch vergessen, das tut sich nun rächen. Mein Schwängel hängt nun in der Spalte drin. Zieh raus! Halt's wohl! Schneid ab! Es hackt! Steh auf! Du schön! Er klemmt! Nein! Gib Öl! Reiß ab! Du Sack! Er klemmt und der nächste Aufguss kommt. Auf Sinn der Sauna wird immer gern gesehen. Da läuft der Schweiß mir runter durch die Kimmel bis zu den Zehen. Aufguss in der Sauna brennt heiß und unerbärmlich auf der Haut und in den Augen. Doch ich kann nicht raus. Auf Sinn der Sauna, Aufguss und die Tür ist zu. Auf Sinn der Sauna, ich bin eingesperrt. Jetzt sitz ich hier im Stillen und keiner sagt einen Ton. Ich klopfe an die Scheibe, doch ernte ich nur Hohn. Der Saunator ist gegangen, hat mich eingesperrt. Oh, oh, oh.